Vielleicht fangen wir einfach mal an. Wir sind, ich glaube, das gehört hier zu Bockumhövel, oder? Unweit der Hammerstraße in der, ja, ich glaube, es ist noch die alte Siedlung, die von den Zechen, ne? Denke ich mal, die hier waren. Und wir sind hier, weil Melina hier lebt. Eine Frau aus Mexiko. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen wir aus Mexiko in Hamm haben, aber wahrscheinlich nicht ganz so viele, kann man zählen, ne? Ja, und wir würden sehr gerne ein bisschen von ihrer Geschichte hören. Was bringst du alles mit von Erinnerungen und Erfahrungen aus deinem Leben in Mexiko? Vor allen Dingen, was die Frauen angeht, Frauen und Mädchen. Wie bist du dort aufgewachsen? Wie war das dann, hier nach Hamm zu kommen? Was für Schwierigkeiten hast du erlebt? Was hat dir geholfen? Du hast auch zwei Töchter. Eine ist jetzt hier auch bei uns. Ganz toll. Was wünschst du dir für deine Töchter? Ne? So ein bisschen den Bogen wollen wir spannen, sodass du deine Geschichte der Migration als Frau aus einem spanisch sprechenden Amerika erzählst. Und wir möchten dir sehr gerne zuhören. Möchtest du dich erstmal vorstellen? Hallo, guten Tag an alles zu hören. Ich bin Melina Vélez Clemente. Warte mal einen Moment. Bitte. Wir haben ja hier eine wunderbare, die hört man auch so gut im Hintergrund. Ja, das ist ein Geschenk von Opa. Okay. Geschenk von Opa, ja. Das hört man. Okay. Nochmal, hallo, guten Tag. Mein Name ist Melina Vélez Clemente. Ich komme aus Mexiko. Ich bin 45 Jahre alt, in zwei Wochen werde ich 45 Jahre alt. Meine Muttersprache ist Spanisch. Deswegen meine Aussprache ist ein bisschen komisch, kann man sagen. Ich wohne seit 10 Jahren in Deutschland. Ich habe zwei Kinder. Ich habe einen Hund, eine Hündin, Capri. Und liebe es auch sehr viel. Ich habe eine sehr kleine Familie hier in Hamm, in Deutschland. Nur mein Schwiegervater, mein Mann und meine zwei Kinder und mein Hund. Aber ich habe eine sehr große Familie in Mexiko. Ja, alle sind in Mexiko. Ich komme aus einer wunderschönen Familie von, in der Nähe von Mexico City. Ich habe meinen Papa, meine Mutter, sie lieben immer noch, sie sind sehr gesund, Gott sei Dank. Und fünf wunderhübsche und unglaubliche Frauen, Schwester und ein Bruder, mein Bruder Sergio. Fünf Schwestern? Mhm. Okay. Ja, und wie gesagt habe, seit 10 Jahren wohne ich in Deutschland, in Hamm. Ich arbeite als Spanischlehrerin bei der Fachhochschule und seit 3 Jahren arbeite ich als Betreuerin hier in Hamm, in den C2E, Malteser. Und ja, das wäre meine kleine Biografie. Mhm. Dankeschön, Melina. Nimm uns mal ein bisschen mit nach Mexiko. Wir kennen Mexiko gar nicht. Erzähl uns mal ein bisschen, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? War das eine große Stadt? War das eine kleine Stadt? War das ein Dorf? Wie war das für dich als Mädchen und Frau, dort aufzuwachsen mit fünf Schwestern? Ja, ich komme aus einer großen Stadt, Puebla. Hat ungefähr 4 Millionen Einwohner. Puebla ist in der Nähe von Mexico City auch. Dort gibt es viel wunderschöne Sachen, wunderschöne kleine Dorf. Die große Stadt ist die Hauptstadt Puebla. Und dort habe ich meine Universität gemacht. Ich habe Anwalt studiert. Ich erinnere mich nur meine Kindheit in Mexiko, wunderschön. Gott sei Dank, ich hätte sehr gute gute Eltern, kann man sagen. Und ja, bei mir war ein ganz normales Kindheit wie die Kinder hier in Deutschland. Ich war in die Kindergarten, danach in die Grundschule, danach habe ich in meine ja, Sekundarstufe studiert, hätte ich viele Freunde. Habt ihr zum Beispiel als Mädchen in der Straße gespielt? Als ich war klein, ja. Gott sei Dank, immer noch Mexiko war nicht so gefährlich wie heutzutage. Oder vielleicht, das waren nicht so viele Medien und das konnte niemand dokumentieren, das, was ist passiert, vielleicht in kleinen Dorf in Mexiko. Und das Pueblo ist eine Stadt mit viel Industrie und mit vielen Firmen, Auslandfirmen, viele Universitäten. Das bei uns gibt es vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit als andere Städte von Mexiko. Ich kann das einfach so sagen, ich habe immer mit meinen Nachbarin gespielt, mit meinen fünf Schwestern. In meinem jugendlichen Alter habe ich auch Diskotheken besucht. Ein ganz normales Liebe wie hier, alle Kinder in Deutschland. Natürlich in Mexiko, es gibt immer diese große Unterschiede in Status. Wenn die Kinder kommen von einer Familie mit Armut, das ist vielleicht ein bisschen als Frauen ein bisschen schwer, von diesem Kreis von Armut rausgehen und zum Beispiel so schöne Sachen erleben wie Kinder oder Frauen, das kommen von einer guten Familie. Leider bei uns in Mexiko, es gibt immer noch ja, diese Schwierigkeiten, dass einige Kinder geboren mit viel Glück, kann man sagen. Die Eltern haben eine Studium gemacht und deswegen konnten ihre Kinder eine gute Entwicklung oder eine gute Erziehung geben. Und leider es gibt Kinder, die geboren in nicht eine, kann man nicht sagen, gute Familie, sondern in eine Familie, das wegen Geld nicht so viele Möglichkeiten ihre Kinder vorbringen konnten. Und deswegen, es gibt Kinder, die müssen arbeiten als kleine Kinder oder müssen eine Kursschule machen, um schnell in den Arbeitsmarkt zu kommen. Was würden die dann arbeiten, die Kinder?